Herzlich willkommen zu einer weiteren MMA Radio UFC News-Ausgabe Berlin-Spezial, sage ich mal. Eigentlich wollte ich gestern Abend noch eine News-Ausgabe machen, aber das Hörertreffen ging bis 3:30 Uhr morgens. Ja, ihr hört richtig, es war lang und schön. Ich werde darüber, denke ich mal, in einer der nächsten Ausgaben mit dem Chris dann nochmal drüber sprechen und euch ja einfach dann so teilhaben lassen. Hier soll es ja hauptsächlich um die News gehen. Gestern fanden die Weigh-ins hier in Berlin statt. Das war auch zum ersten Mal, dass ich dann praktisch direkt mit Leuten von der UFC in Kontakt treten konnte. Das war auch zum ersten Mal, dass ich dann die Kämpfer gesehen habe. Und natürlich war es auch das erste Mal, dass ich bei einem Pre-Fight Media Scrum mit Dana White dabei sein konnte. Das war alles super. Ich empfehle euch sowieso diesen Media Scrum euch mal anzuhören. Der ist zwar relativ lang, aber es werden viele Fragen gestellt, die für uns europäische Fans relevant sind. Und Dana nimmt sich in gewohnter Manier auch die Zeit, diese Fragen ausführlich zu beantworten. Etwas, was natürlich für uns sehr interessant ist, ist die Situation mit dem TV-Deal in Deutschland, also was da so ansteht. Und Dana hat gesagt, man ist wirklich da schon relativ weit fortgeschritten und steht wohl kurz davor, endlich was bekannt geben zu können. Ich habe ihn dann noch gefragt, ob es denn Pay-TV sein wird oder Free-TV. Er ist der Frage nicht ausgewichen, aber er hat letzten Endes einfach nur gesagt, mir ist es egal, Hauptsache wir sind im Fernsehen hier in Deutschland. Aber mich hätte es natürlich schon interessiert, weil ich es, glaube ich, schon auch relevant finde, ob es Pay-TV oder Free-TV ist. Die Frage ist, ob er das überhaupt weiß, also ob der Sender jetzt im Pay-TV zu empfangen ist oder ganz normal im Kabelnetz oder via Satellit oder so, ist natürlich die Frage, ob er das überhaupt weiß. Aber hätte mich natürlich interessiert, konnte ich nicht aus ihm rauskitzeln, habe sonst auch noch ein paar Fragen gestellt, aber das alles gibt es dann in einer gesonderten Folge, wo ich dieses ganze Event für mich dann letzten Endes nochmal durchgehen werde und euch so, ja, versuche dann mitzunehmen, was ich hier so erlebt habe. Da wird es eine extra Folge zu geben. Ansonsten UFC Berlin relevante News. Es gibt natürlich weiterhin unzählige Interviews mit den Kämpfern, die hier vor Ort sind. Der Tenor ist aber immer das gleiche. Ich besiege den anderen und der Weightcut war schwer. Also von daher brauche ich euch da nicht viel zu erzählen. Das Einzige, was ich interessant fand, war, dass Mark Munoz die Geschichte, dass jetzt praktisch das Ultimate Fighter Brasilien Finale und die Fight Night in Berlin am selben Tag sind, ein bisschen merkwürdig findet. Und aber er kann unterm Strich damit leben und sagt, so ist es halt einfach. Es wäre wohl für sein Gym ein bisschen schwierig gewesen, wenn Jael Sonnen seinen Kampf gegen Wanderlei Silva auch wie zunächst geplant beim Ultimate Fighter Brasilien Finale haben werden. Also das war ja zuerst der Plan, dass sie da kämpfen, dann gab es diese Schlägerei zwischen Wanderlei und Jael und man musste diesen Kampf verschieben, weil sich Wanderlei irgendwie verletzt hat und nicht trainieren konnte. Und da meinte halt Mark Munoz, das wäre für uns dann irgendwie schon ein Problem gewesen, wenn Jael so einen wichtigen Kampf hat, ich so einen wichtigen Kampf in Europa habe. Und wir sind jetzt ganz froh, dass es halt anders gekommen ist. Das fand ich doch ganz interessant. Ansonsten, ich kann noch sagen, dass ich überrascht war, wie viele Fans bei den Weigh-ins waren. Hätte ich nicht gedacht. Es sah zunächst auch überhaupt nicht so aus, als ob viele kommen würden. Eine Stunde bevor die Weigh-ins losgingen, da standen vielleicht so 100 Leute da. Später, es ist schwer abzuschätzen, aber später war halt einfach die Bude rammelvoll. Und die Leute sind auch, ich sag's jetzt einfach mal so, gut abgegangen, als die Kämpfer dann auf die Bühne kamen, um sich zu wiegen. Viele Engländer, Polen, also sehr internationales Publikum, verleiht dem Ganzen aber ein gutes Flair irgendwie. Also es ist wirklich sehr angenehm, sich da aufzuhalten, wo diese ganzen UFC-Fans sind, weil es ist eine schöne Stimmung irgendwie. Also es ist schon toll. Also ich kann nur jedem empfehlen, solltet ihr diese Ausgabe jetzt noch vor dem Event hören, fahrt heute in die O2 World und schaut euch die Fight Night an. Ich glaube wirklich, ihr werdet das nicht bereuen, denn schon die Weigh-ins waren großartig und letzten Endes ist da gar nichts passiert. Aber der Tenor war überall der gleiche, egal mit wem du gesprochen hast. Tolles Gefühl, hier zu sein. Keine Ahnung, es ist ein besonderer Moment, einfach mal die UFC in Deutschland mitzuerleben. Deswegen solltet ihr heute noch die Möglichkeit haben, nach Berlin zu kommen, macht das. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Das ist übrigens auch noch vielleicht eine News, die ich am Rande anbringen könnte. Den hat relativ klar gemacht, dass man Deutschland wieder besuchen möchte. Und es hat sich für mich so angehört, dass Berlin so eine Art erste Anlaufstelle sein wird, auch für zukünftige Events. Kann auch sein, dass ich das jetzt missinterpretiert habe, aber es hörte sich so für mich an, dass, wenn man nächstes Jahr wieder nach Deutschland kommt, auch wieder in Berlin ein Event veranstalten möchte. Aber da müssen wir mal abwarten, da ist er auch nicht konkreter geworden. Das sind soweit mal meine Berlin-News. Wenn mir jetzt noch unterwegs, sage ich mal, was einfallen sollte, dann verpacke ich das zwischen anderen Meldungen, denn es gibt natürlich noch ein anderes großes Thema dieses Wochenende, und das ist das ganze Jail Sonnen, Vitor Belfort, Wanderlei Silva-Ding. Ich habe ja gestern darüber berichtet, vorgestern war es, dass der Kampf zwischen Jail und Vitor Belfort im Light Heavyweight stattfinden wird. Jedenfalls hat das Jail Sonnen bei UFC Tonight gesagt, und ich fand das schon sehr, sehr merkwürdig. Und Dana White hat gestern jetzt bei dem Scrum gesagt, dass dieser Kampf definitiv nicht im Light Heavyweight stattfindet, sondern im Middleweight. Und dann gab es noch die Aussage von Jail, dass das eine Art Number One Contender Kampf ist. Sprich, der Gewinner trifft danach auf Whiteman oder Machida. Und auch da hat Dana White erstmal Jail Sonnen ein bisschen revidiert und meinte so, für Vitor Belfort ist es ein Number One Contender Fight. Sprich, wenn er gewinnt, wird er danach um den Titel antreten. Für Jail ist es nur ein ganz wichtiger Kampf, aber nicht zwangsläufig ein Number One Contender Fight. Das fand ich auch nochmal wichtig von Dana White, dass er das so ein bisschen klarstellt, dass es sehr wohl für Vitor Belfort um eine Titelchance geht, aber nicht automatisch für Jail Sonnen. Also bin ich fast schon froh, dass es nicht so ist, denn ich habe ja gestern drüber gesprochen, dass ich es eigentlich nicht gut finden würde, wenn Jail Sonnen sich da wieder nach vorne mogelt, sage ich jetzt einfach mal. Außerdem gibt es ja noch das Problem, dass Vitor Belfort sich für UFC 175 eine Lizenz bei der NSAC ergaunern muss, sage ich mal. Und das steht ja auch noch alles so ein bisschen aus. Er hat ja dieses Meeting mit der NSAC erst Anfang Mitte Juni in Las Vegas. Und Dana wurde gestern beim Scrum dann auch gefragt, ob es einen Plan B gibt. Sprich, wenn Vitor jetzt keine Lizenz bekommt, wer kämpft dann gegen Jail? Und Dana hat gesagt, gibt keinen Plan B. Also wenn dieser Kampf nicht zustande kommt, dann wird Jail Sonnen aller Wahrscheinlichkeit nach von der UFC 175 Card gestrichen. Das ist natürlich ein Problem für die UFC. Sollte das der Fall sein, ja, ich denke mal, dass viele doch irgendwie schon sich drauf gefreut haben, diesen Wanderlei Silva gegen Jail Sonnen Kampf zu sehen. Mit Belfort gegen Sonnen können bestimmt auch viele leben, aber wenn sie jetzt Jail Sonnen gegen Vitor Belfort auch noch von der Karte runternehmen müssten, das wäre natürlich für das Event an sich doch ein Tiefschlag. Man muss aber dazu sagen, dass Wanderlei Silva mittlerweile ein Video zu diesem ganzen Vorfall veröffentlicht hat. Und da ging es hauptsächlich darum, dass er sich eigentlich in seiner ganzen Karriere nie was zu Schulden kommen lassen hat und dass das alles nur Missverständnis sei. Ja, es sieht nicht so aus. Nee, es ist nicht so, wie es aussieht. So könnte man es letzten Endes sagen. Er sei nicht weggerannt. Ich fange mal anders an. Dana White hat im Endeffekt das bestätigt, was Jail Sonnen gesagt hat. Also es sieht wohl so aus, als ob Wanderlei Silva tatsächlich weggerannt ist vor diesen Prüfkommissaren der NSAC und in sein Auto gesprungen sei, und dann muss er direkt abgehauen sein und man hat ihn auch nicht mehr gesehen. Und ich habe das ja so ein bisschen in Frage gestellt, ob das wirklich so war, weil das klang für mich halt wie so ein Hollywood-Film, aber es scheint wirklich so gewesen zu sein. Und man muss sich natürlich dann schon fragen, was sich der gute Wanderlei dabei gedacht hat. Da komme ich gleich noch ausführlicher drauf zu sprechen, was Dana White von der ganzen Sache hält. Aber mal kurz wieder zurück zu dem Video, das Wanderlei Silva jetzt veröffentlicht hat. Er sagt also, ich bin im Endeffekt nicht weggerannt, sondern es kam jemand auf mich zu, hat sich nicht ausgewiesen, gar nichts, hat mir einen Papierstapel unter die Nase gehalten. Es war alles auf Englisch. Ich habe dem Typen versucht zu erklären, dass ich nicht so gut Englisch lesen könne und deswegen einen Anwalt brauche. Und dann ist ihm im Endeffekt diese ganze Sache über über den Kopf gewachsen. Also er hat dann mehr oder weniger in der Kurzschlussreaktion entschlossen, ich renne jetzt einfach mal weg. Das ist jetzt besser, als mich mit diesen Menschen zu unterhalten. Ich renne einfach weg und dann löst sich das Problem schon irgendwie auf. Interessanterweise will Wanderlei Silva das gar nicht so richtig akzeptieren, dass er am 5.7. nicht auf Jair Sonnen trifft. Denn er sagt, ich werde nächste Woche erstmal nach Las Vegas fliegen und mit den Jungs mal reden. Und der Kampf sei für ihn das Wichtigste, ja letzten Endes in seinem Leben. Das sei der wichtigste Kampf in seinem Leben, den er je bestritten hätte. Und jetzt gibt er sich mal Mühe. Ist die Quintessenz seiner Videobotschaft. Und ja, es ist alles sehr, sehr merkwürdig, was er da vom Stapel lässt. Und ja, ich weiß nicht, also er macht sich damit halt zum Hampelmann. Ich glaube, wenn er einfach sich ganz normal dazu geäußert hätte und hätte es bei dieser Sache gelassen mit, ich hätte mich wahrscheinlich an seiner Stelle gar nicht dazu geäußert und hätte es einfach so stehen lassen. Ich meine, jeder weiß offensichtlich, was passiert ist und alles, was er jetzt noch sagt, kommt irgendwie blöd rüber. Merke ich ja selber, wenn ich die ganzen Interviews mit ihm jetzt durchlese und die Videos sehe. Das sieht einfach ein bisschen scheiße aus, muss man ganz ehrlich sagen, für Wanderlei Silva. Dana White ist auf die ganze Sache natürlich auch angesprochen worden beim Scrum und hat gesagt, also der kann so viele Videos machen, wie er will. Er hat definitiv ein Problem. Und vor allem wird er ein Riesenproblem haben, in Las Vegas je wieder eine Lizenz zu bekommen. Er ist ja letzten Endes abgehauen vor diesen Jungs, als sie ihn testen wollten. Und das wird für ihn zum Problem werden in Zukunft dann, in Las Vegas mal eine Lizenz zu bekommen. Und es hat sich auch so angehört, als ob die UFC richtig stinksauer auf Wanderlei Silva ist. Und Dana hat nicht gesagt, dass sie ihn entlassen werden, aber... He's in trouble, man, war Dana Whites Aussage. Klingt nicht so gut. Man möchte nicht in trouble sein mit Dana White, glaube ich. Und wenn unterm Strich jetzt rauskommt, dass er keine Lizenz mehr für Las Vegas bekommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass die UFC sagt, du brauchst bei uns nicht mehr kämpfen. Weil, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann sowas in der Art gibt. Müssen wir mal abwarten. Dann wurde er auch bei diesem Scrum natürlich darauf angesprochen, dass Vitor Belfort ja ebenfalls Probleme mit TRT hatte, sprich mit Dopingtests und es ja diesen Test Anfang des Jahres gab. Ich habe hier bei den News auch schon drüber berichtet, Vitor Belfort will das Ergebnis nicht veröffentlichen, die UFC veröffentlicht es sowieso nicht, weil ja es darf im Endeffekt nur Vitor Belfort veröffentlichen. Und Dana wurde halt gefragt, ob dieser Test eine Rolle spielen könnte für die Anhörung, die Vitor Belfort ja hat, habe ich ja vorhin von gesprochen, in Las Vegas. Und Dana White hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, das Problem mit diesem ersten Test ist, dass Ärzte, die wirklich Ahnung hätten, aus Dana Whites Sicht, mit dem Test nicht übereinstimmen. Also da muss es irgendwelche Verfahren geben, die diese Ärzte, von denen Dana White spricht, anzweifeln. Sprich, für mich klingt es so, als ob Vitor Belfort wirklich positiv getestet wurde auf TRT im ersten Test. Er sich das wahrscheinlich dann irgendwie nicht erklären konnte und das in Frage gestellt hat. Und man ihn dann nochmal getestet hat seitens der UFC und die Ärzte von der UFC zum Entschluss kamen, nee, mir liegt kein Verbrechen vor, sag ich jetzt einfach mal so. Das ist sehr interessant, also dass da Dana White sagt, es gibt Ärzte, die sagen, der Test ist so nicht richtig durchgeführt worden, deswegen ist das Ergebnis hinfällig. Ja, es ist schwierig. Ich bin gespannt, wie das ganze Ding dann ausgehen wird für die UFC, denn, das hat Dana White auch gesagt, es gibt keinen Plan B. Habe ich, glaube ich, schon vorhin erzählt, oder? Ja, ich glaube schon. Also es gibt, falls ich es nicht erzählt habe, meine Gehirnzellen habe ich noch in einer Bar liegen lassen, die kann ich erst nachher abholen, deswegen seht's mir nach, wenn es jetzt hier ein bisschen drunter und rüber geht. Aber nur nochmal der Vollständigkeit halber. Es gibt für die UFC keinen Plan B, wenn Vitor Belfort keine Lizenz erhält, dann wird auch kein Jair Sonnen bei UFC 175 antreten. Dann kommen wir mal ganz kurz zum Ultimate Fighter Finale, das ja auch heute Nacht stattfinden wird. Und viel habe ich dazu nicht, aber eine Aussage fand ich interessant von Fabio Maldonado. Denn der meint, ich gehöre eigentlich in die Light Heavyweight Top 10. Er sagt letzten Endes, Belfort, Hendo, die sind keine Light Heavyweights mehr, sind aber trotzdem noch da gerankt. Wenn er die beiden rausnehmen würde, dann ist er aus seiner Sicht ein Top 10 Light Heavyweight. Lass ich einfach mal so unkommentiert stehen. Könnt ihr selber entscheiden, ob Fabio Maldonado ein Top 10 Light Heavyweight ist. Wenn er Stipe Miocic besiegt, ja, dann können wir davon sprechen, dass er ein Top 10 Light Heavyweight ist, auch wenn der Kampf im Heavyweight stattfindet. Aber ja, wie gesagt, ich lasse es unkommentiert stehen. Alexander Gustafsson macht auf John Jones ein bisschen mehr Druck. Übrigens, das ist auch interessant gewesen gestern. Alexander Gustafsson war ja auch da, Luke Rockhold war da, Ramzi Ninjim und Brad Pickett. Und man fragt sich ja dann immer so, wenn man die Leute dann mal wahrhaftig so trifft, was die für eine Aura umgibt, wie die so drauf sind. Und Gustafsson ist halt wirklich der Typ, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr schon mal im Urlaub wart und habt da Schweden kennengelernt. Das sind immer nette Typen, mit denen man einen Abend verbringen will. Und exakt diesen Eindruck hat Alexander Gustafsson auch bei mir hinterlassen. Also sehr sympathischer Typ, aber das nur am Rande. Wie gesagt, gehe ich in einer gesonderten Folge nochmal drauf ein. Ja, Gustafsson macht so ein bisschen Druck auf John Jones, dass er endlich mal diesen Vertrag unterschreibt. Jetzt schweife ich nochmal ab. Dana White wurde natürlich auch auf die Situation angesprochen beim Scrum und hat gesagt, ja, ihr müsst John Jones fragen, warum er nicht unterschreibt. Die Sache ist im Endeffekt geritzt, aber es fehlt die Unterschrift. Jetzt wieder zurück zu Gustafsson. Der hat auf Facebook geschrieben, John Jones, 4 Tage sind rum und du hast immer noch nicht deinen neuen UFC-Vertrag unterschrieben. Nimm als Champ meine Herausforderung an. Du hast etwas, das mir gehört. Also komm schon, hör auf, es auf die lange Bank zu schieben. Das hat er auf Facebook geschrieben, versucht damit natürlich irgendwie John Jones zu einer Reaktion zu bewegen. Aber ja, ich glaube, dass John Jones sich dazu keine Reaktion bewegen lässt. Er wird wahrscheinlich irgendwann diesen Vertrag unterschreiben und dann wird es zu diesem Kampf kommen. Aber er lässt sich weiterhin Zeit. Kleine Randnotiz, Dana wurde auch gefragt, ob Las Vegas jetzt definitiv sicher sei. Ja, wenn es zu diesem Vertrag kommt, dann ist Las Vegas der Ort, wo dieses Event stattfinden wird, aber sollte es jetzt da noch weitere Probleme geben mit John Jones und der Kampf praktisch nach hinten verschoben werden muss, dann kann er nicht ausschließen, dass auch eine andere Location wieder mit zur Auswahl steht. Aber aktuell sieht es wirklich sehr stark nach Las Vegas aus. Außerdem hat Alexander Gustafsson erzählt, dass er enorm viel im ersten Kampf gegen John Jones gelernt hat. Unter anderem natürlich, dass John Jones nicht unbesiegbar ist und nicht superhuman ist, wie es Alexander Gustafsson ausgedrückt hat. Und er hat natürlich auch gelernt, dass er so ein Spinning Elbow von John Jones einstecken kann und trotzdem weiterkämpfen kann. Aber dieser Spinning Elbow, sind wir mal ehrlich, hat im Endeffekt diesen Kampf entschieden, auch wenn er weiterkämpfen konnte, aber nach diesem Spinning Elbow ja, entschieden ist schwer, aber er war definitiv, doch, er war schon kampfentscheidend, fand ich. Also danach hat sich der Kampf dann nochmal gedreht zugunsten von John Jones. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Spinning Elbow einfach so weggesteckt wurde von Alexander Gustafsson. Er ist natürlich nicht zu Boden gegangen, aber ja, war danach auch nicht mehr so richtig bei uns, sage ich jetzt einfach mal. Und was Alexander Gustafsson halt auch noch sagt, ist, dass er natürlich den ersten Kampf verloren hat, aber unterm Strich mehr gewonnen hat. Sei es jetzt das UFC-Cover-Voting, was da ja vor ein paar Monaten stattfand. Aber auch so, sage ich mal, sein Standing in der UFC-Welt, das ging natürlich in astronomische Höhen jetzt mittlerweile. Und unterm Strich, sagt er, war die Niederlage eigentlich ein Sieg. Das ist natürlich jetzt die Frage, wenn er diesen Kampf gewonnen hätte, ob dann noch mehr daraus entstanden wäre. Aber kann ich schon verstehen, dass er das so sieht und ist ja letzten Endes auch so. Und Alex sagt auch noch, dass John Jones jetzt weiß, was er imstande ist zu leisten, also was seine Stärken sind. Und Alexander Gustafsson glaubt, dass das John Jones so ein bisschen beschäftigt und er damit ein Problem hat und Alexander Gustafsson wirklich als großes Problem ansieht. Und deswegen auch so ein bisschen zögert und diesen Vertrag noch nicht unterschreibt. Aber das sind natürlich Versuche von Alexander Gustafsson, John Jones, ja, irgendwie ja zu animieren, dann doch ein bisschen schneller den Vertrag zu unterschreiben und so. Das kennt man ja, diese Spielchen. Und Alexander Gustafsson kündigt an, dass er John Jones finishen möchte und wird in seinem nächsten Kampf dann um den Titel. Er ist sich da relativ sicher, dass John Jones ein ja, weiteres, ich sag mal, Knockout-Opfer von ihm wird, weil ich glaube nicht, dass er es mit einer Submission machen wird. Aber gut, man weiß es ja nie, man weiß es ja nie. Wenn wir schon bei John Jones sind, es gab ja mal eine Zeit lang so ein paar Gerüchte oder ja, Fantasy-Fight-Ideen von diversen Bloggern, dass man Cain Velasquez ja mal gegen John Jones stellen könnte. Und Cain Velasquez hat sich interessanterweise dazu mal geäußert und meinte so, dass John Jones eigentlich genügend zu tun hätte in seiner Division. Also er hat jetzt Daniel Cormier, beziehungsweise er hat jetzt Alexander Gustafsson, danach war er Daniel Cormier. Davor hat er Glover Teixeira gehabt, also er hat da genug zu tun in seiner Division und soll da erstmal klar Schiff machen, und wenn das dann der Fall ist und er der Meinung ist, jetzt gegen Cain Velasquez antreten zu wollen, dann hätte Cain Velasquez auch kein Problem mit so einem Kampf, aber aktuell glaubt er nicht, dass es da dazu kommen wird, glaube ich auch nicht, also Cain Velasquez hat es im Endeffekt ja schon gesagt, es sind genügend Contender vorhanden, und warum soll John Jones seinen Titel jetzt ablegen und gegen Cain Velasquez kämpfen. Jedenfalls, also das ist übrigens meine Interpretation. Sollte es zu diesem Superfight kommen, muss ja einer den Titel ablegen. Hat ja Dana White bei Pettis gegen Aldo auch gesagt. Dass dann Aldo den Titel abgeben muss, wenn er gegen Anthony Pettis kämpfen will. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das auch für John Jones im Falle eines Cain Velasquez Kampfes gilt. Aber müssen wir mal abwarten. Oder vielleicht wird es auch nie zustande kommen, dann ist es eh egal. Cain Velasquez hat sich auch zu seinem Gesundheitszustand nochmal geäußert und meinte so, er versucht halt alles nach und nach zu machen, nicht zu schnell mit dem Training anzufangen, sich langsam zu steigern. Sein Trainer achtet darauf auch so ein bisschen, dass er einfach nur kleine Schritte macht, sich mehr Zeit lässt als gewöhnlich, um halt nicht nochmal eine erneute Verletzung zu riskieren. Insgesamt fühlt er sich aber sehr, sehr gut. Er kann mittlerweile alles wieder mit seiner linken Hand machen, hat keinerlei Probleme, aber er möchte es halt nicht überstrapazieren, lässt sich ein bisschen mehr Zeit, macht auch Sinn. Es steht so viel auf dem Spiel für die UFC und auch für ihn. Ich denke mal, wenn es für ihn möglich ist, sich Zeit zu nehmen und Zeit zu lassen, dann sollte er das auch tun. Also wie gesagt, steht mit diesem Pay-Per-View in Mexiko so viel auf dem Spiel für die UFC. Da musst du eigentlich sehr vorsichtig an die Sache rangehen, aber das wiederum führt meistens dazu, dass du dich dann doch irgendwie verletzt. Also ja, müssen wir mal abwarten. Aber es sieht gut aus und er sagt, er ist auf dem richtigen Weg. Also letzten Endes können wir uns weiterhin auf den Kampf gegen Fabricio Werdum freuen. Dann komme ich nochmal zum Scrum von gestern. Dana White wurde auf Cat Zingano angesprochen, ob Cat Zingano immer noch die Nummer 1 Herausforderin auf Rondas Titel ist, und er sagt so, ja, absolut, das ist sie, aber er würde ihr halt nicht unbedingt empfehlen, zurückzukommen und gleich direkt gegen Ronda Rousey zu kämpfen. Aus Danas Sicht würde es mehr Sinn machen, Cat Zingano erstmal wieder eine andere Gegnerin vorzusetzen, dann vielleicht auf einer guten Fox-Card sich dem ja UFC-Publikum nochmal neu vorzustellen, damit die Leute erkennen und Cat Zingano kennenlernen letzten Endes. Das ist das Wort, was ich gesucht habe, ja, und das würde mehr Sinn machen aus Dana White Sicht. Und natürlich wurde er danach gefragt, ob das nicht dann auch Gefahren birgt, dass Cat Zingano ihr Comeback-Match oder ihren Comeback-Fight verliert und dann dadurch auch den Titelkampf mit Ronda Rousey letzten Endes verliert, also ihren Number-One-Status. Und da sagt Dana White, im Endeffekt macht es aus seiner Sicht keinen Sinn, direkt gegen Ronda zu kämpfen und einfach nicht so bekannt zu sein, weil am Ende sollte sie Ronda Rousey besiegen, müsste sie sowieso gegen die ganzen anderen Mädels auch kämpfen, also könnte sie es jetzt auch machen. Und Dana meint halt, wenn du der Meinung bist, du kannst Champion werden und ja, stehst zu Recht in dem Titelkampf, ja, dann musst du ja sowieso davon ausgehen, dass du auch alle anderen besiegen kannst. Deswegen macht es aus seiner Sicht keinen Sinn zu argumentieren, ja, wenn sie jetzt diesen Kampf verliert, ja, dann verliert sie ja auch ihren Title-Shot. Ja, dann verliert sie ihn halt zurecht, sagt Dana White. Weil, ja, wenn sie gegen schwächere Gegnerinnen, vermeintlich schwächere Gegnerinnen nicht gewinnen kann, was soll das bringen, dass sie gegen Ronda Rousey antritt? Dann ist sie halt einfach nicht die Nummer 1 Herausforderin. Punkt. Und das hat er relativ klar gemacht. Das fand ich auch mal gut, dass er das so sagt, weil es stimmt natürlich. Es stimmt natürlich, dass du sowieso deinen Titel gegen jeden verteidigen solltest und musst, und warum warum soll sie jetzt direkt gegen Ronda Rousey antreten bei einem Comeback-Fight? Nach so einer langen Ausfallzeit, glaube ich, macht es wirklich Sinn, erstmal nochmal so einen Kampf zu bestreiten mit einer normalen Gegnerin, bevor ich gegen die beste MMA-Fighterin, die es je gab, antreten muss. Also kann ich schon verstehen, dass da Dana White ihr nahelegt, einfach nochmal vorher gegen jemand anders anzutreten. Und das mit dieser Fox-Card, das macht natürlich auch viel Sinn. Müssen wir mal gucken, wann es dann soweit ist. Denn, das muss man dazu sagen, Dana hat auch gesagt, sie ist noch nicht so weit. Sie ist einfach noch nicht da, wo sie sein muss, damit man ihr jetzt wieder Kämpfe bucken kann. Ja, also das ist noch nicht so weit, aber sie befindet sich auf einem sehr guten Weg. Und ihr tut das wohl auch sehr gut, dass sie jetzt wieder trainieren kann und wieder davor steht, im Oktagon zu kämpfen. Wir wissen ja alle, Kat Zingano hatte leider den Tod ihres Mannes zu beklagen. Selbstmord war das. Und ich denke mal, das nimmt sie natürlich schon sehr, sehr stark mit. Und jetzt kann sie sich vielleicht damit so ein bisschen wieder ablenken und ihren Kopf freikriegen, wenn sie jetzt wieder in der UFC antreten kann. So, jetzt kommen wir schon zum Fight-Announcement. Gibt es nämlich nur eins. Und das hatten wir eigentlich schon vor ein paar Wochen, nämlich Mark Hunt gegen Roy Nelson. Habe ich euch ja schon gesagt, dass die beiden verbal diesem Kampf schon zugestimmt haben. Jetzt ist es offiziell. Diesen Kampf wird es in Japan geben, in Saitama. Und Dana, ich komme auch hier wieder auf den Scrum zu sprechen, hat gesagt, das war ein Fight, den er unbedingt auf dieser Card haben wollte. Also da hat er angeblich alles in Bewegung gesetzt, damit es zu diesem Kampf kommt. Im Interview mit Mark Hunt von, wann war das? Mit Ariel Helwani vor 3-4 Wochen hat sich das so angehört, als ob Dana, Roy Nelson diesen Kampf noch eher wollte als Dana und Mark Hunt ja sowieso. Also jeder will diesen Kampf und erwartet davon einiges. Ich auch. Jetzt steht er fest. Gefühlt wird das meine anstrengendste News-Ausgabe ever. Ich gehe jetzt Rollmöpse essen. Ich glaube, das hilft. Und hoffe, dass ich bis 17 Uhr einigermaßen wieder fit bin. Ich weiß nicht, ob ich heute noch dazu komme, nach dem Event noch irgendwas aufzunehmen. Wahrscheinlich nicht. Ich versuch's dann morgen. Ja. Achso, und eins muss ich auch noch sagen. Ich habe ja im Vorfeld da viel von gesprochen. mmaradio.de/UFC Berlin. Habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Aber ich schaff's zeitlich aktuell nicht, euch da weiterhin die interessantesten Tweets bereitzustellen. Seid mir also nicht böse. Ich versuche es natürlich weiterhin zu machen. Aber du bist einfach den ganzen Tag wirklich hier nur unterwegs und getrieben. Weil ich ganz ehrlich auch noch ein paar andere Sachen hier in Berlin machen will. Bin ich ja ganz eigennützig. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser Ausgabe einigermaßen leben. Ich konnte es und musste es. Tschüss.